Und so ziehen die Soldaten mit Gott und für Kaiser und Vaterland in einen Krieg, von dem sie annehmen, dass er so fröhlich und bunt ablaufen wird, wie er auf den Bildern der vaterländischen Poesiealben romantisiert wird, mit prachtvollen Pferden, flatternden Fahnen und blinkenden Waffen und Geschützen.